Hügel gibt es schon seit der Zeit der Titanen. Könige sind hier begraben. Große Könige. Einstmals glänzten die Reiche wie ein Licht auf einer stürmischen See. Jetzt brennt dort kein Feuer mehr. Es wird niemals mehr brennen. Darum lebe ich hier unten, wo ein frischer Wind weht. Bedeuten dir diese Orte etwas? Ich singe ihnen etwas vor. Ich singe in den Nächten für sie. Ich singe ihnen die alten Gesänge von den Schlachten und von den Helden, von den Hexen und von den Frauen.